Die Welt ist nicht getreu, der Himmel muss veralten. Die Lust der Welt vergeht wie Spreu, wenn ich dich nicht, mein Jesu, hätte. An wen sollt ich mich sonst halten? Drum lass ich nimmermehr von dir. Dein Segen.